Und war total verhext. Ich schwitzte schön vor Angst und kam nicht auf den Text. Da hab ich mir für dieses Mal was Sicheres ausgedacht. Ich hab erst überhaupt keinen Text gemacht. Ich sing nur Umba, Umba, Umba, De Dre, De Dre, De Dre. Ich sing nur Umba, Umba, Umba, De Dre. Musik ist heut nicht mehr modern und trotzdem höre ich sie halt immer wieder gern. Denn überall, wo Blasmusik erklingt, ihr lieben Leute, ja, da herrscht Jubel, Trubel, Heiterkeit. Ja, da.